Übungssatz Goethe-Zertifikat C1. Hörverstehen Teil 2. Hören Sie das Interview zum Thema Schlüsselkompetenzen zweimal, zunächst einmal ganz, danach ein zweites Mal in Abschnitten. Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Schlüsselkompetenzen sind für Unternehmen bei der Auswahl von Hochschulabsolventen wichtiger als Fachwissen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK 2008, an der über 2000 Unternehmen teilnahmen. Für 71% der befragten Arbeitgeber ist Teamfähigkeit die wichtigste Kompetenz, die Bewerber mitbringen sollten, gefolgt von Selbstmanagement, Einsatzbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit. Fachliches Wissen hingegen landete nur auf Platz 5 der gefragtesten Fähigkeiten. Lediglich 52% hielten es für besonders wichtig. Mangelhafte Sozialkompetenz ist sogar ein Trennungsgrund. Ein Fünftel der Unternehmen, die sich in der Probezeit von einem Uni-Absolventen trennten, nannte fehlendes Sozialverhalten und Integrationsunfähigkeit als Ursache. Im Morgenmagazin befragte unsere Moderatorin Heike Zehl den Trainer und Autor Dr. Kluge zu diesem Thema. Guten Morgen, Herr Kluge. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Sie haben zahlreiche Artikel und ein Buch zum Thema Schlüsselkompetenzen geschrieben. Was versteht man eigentlich genau unter dem Begriff? Schlüsselkompetenzen sind die Qualifikationen einer Person, die nicht messbar sind. Der Intelligenzquotient lässt sich genau auf einer Skala festmachen. Emotionale Intelligenz aber können Sie nur fühlen. Wegen des IQ werden Leute eingestellt, befördert aber werden sie wegen ihres EQ. Was bedeutet das? Nehmen wir als Beispiel die kulturelle Sensibilität. Sie können fachlich sehr gut sein, wenn Sie aber mit einem chinesischen Kollegen zusammenarbeiten, nützt Ihnen das allein wenig. Da müssen Sie vor allem fähig sein, über den kulturellen Tellerrand zu blicken und sich in Ihr Gegenüber einzufühlen. Sonst werden Sie keinen Erfolg haben und an dem werden Sie schließlich gemessen. Mit fachlicher Kompetenz allein kommen Sie nicht weit. Wird nicht schon bei der Einstellung darauf geachtet, wie sich jemand im Team verhält? Nein, da ist das alte Schuldenken immer noch vorherrschend. Stellenbeschreibungen sind zum größten Teil Fachbeschreibungen. Und im Zweifelsfall gibt die Zeugnisnote den Ausschlag, nicht die Kommunikationsfähigkeit. Welche Schlüsselkompetenzen sind denn am wichtigsten? Zuhören können spielt eine große Rolle. Wer immer nur den anderen das eigene Wissen demonstriert, bekommt keinen Input. In Zeiten, in denen viele Fusionen stattfinden, ist es auch sehr wichtig, sich selbst und seine Ideen gut zu verkaufen, sonst bleibt man auf der Strecke. Schließlich muss eine Führungskraft auch delegieren können, was wiederum durch Vertrauen und Kommunikationsfähigkeit bedingt wird. Sie sehen, irgendwie hängen alle Schlüsselkompetenzen miteinander zusammen. Das klingt zunächst widersprüchlich. Wer zuhört, kann sich doch nicht gleichzeitig gut verkaufen. Gleichzeitig selbstverständlich nicht. Welche Kompetenz in welchem Maß eingesetzt wird, ist stark von der einzelnen Situation abhängig. Und in der Arbeitswelt auch von der Branche. Ein Chef in der Metallindustrie wird sich besser mit einem autoritären Führungsstil durchsetzen können, denn die Leute dort sind eher daran gewöhnt. In einem Softwareunternehmen hingegen herrscht ein kreativerer Geist. Da ist Lockerheit gefragt. Emotionale Intelligenz besteht auch darin, diese Unterschiede zu erkennen. Ja, im Prinzip muss man sogar auf jeden einzelnen Menschen anders eingehen. Es heißt ja, Frauen besäßen von Natur aus größere emotionale Intelligenz. Vorsicht, ich würde eher sagen, Männer und Frauen haben unterschiedliche Kompetenzen. Tatsächlich besitzen Frauen oft ein größeres Einfühlungsvermögen und können besser zuhören. Dafür haben sie oft mehr Hemmungen, sich selbst zu präsentieren. Wenn einem Mann eine Aufgabe übertragen wird, die er noch nie gemacht hat, sagt er, klar, krieg ich das hin. Eine Frau neigt eher dazu zu sagen, ich versuch's mal, selbst wenn sie dieselbe Aufgabe schon dreimal gemacht hat. Damit kann sie sich schwer durchsetzen. Männer und Frauen müssen also unterschiedliche Kompetenzen trainieren. Salopp gesagt, Männer müssen lernen, den Mund manchmal zu halten, Frauen müssen lernen, den Mund aufzumachen. Inwieweit ist es denn überhaupt möglich, sich Schlüsselkompetenzen anzueignen? Anders als die geistige Intelligenz ist die emotionale Intelligenz zum größten Teil erlernbar. Natürlich tun sich manche Menschen damit leichter als andere. Viele Schlüsselkompetenzen beruhen aber auf Erfahrung und Übung. Ein Buch zu lesen genügt nicht? Es kann zur Reflexion anregen, aber ein Problem können Sie damit nicht so einfach lösen. Helfen Seminare? Dort werden in Rollenspielen konkrete Situationen geübt. Ein guter Trainer schafft es dabei, das Bauchgefühl der Teilnehmer anzusprechen. Er macht auf Verhaltensweisen aufmerksam, die man selbst noch nicht bewusst wahrgenommen hat. Das kann schon mal schmerzhaft sein, aber nur so bleibt das Erlernte hängen. Das können Bücher und Videos niemals leisten. Am Anfang steht also die Auseinandersetzung mit sich selbst. Ja, aber ohne sich dabei völlig in Frage zu stellen. Das ist kontraproduktiv. Gerade Berufseinsteiger lassen sich leicht verunsichern. Denen empfehle ich, sich in ihrer Firma nach einem Mentor umzusehen, der ihre Entwicklung sozusagen von außen begleitet. Welche Methode ist denn Ihrer Meinung nach die beste, um kompetenter zu werden? Engagieren Sie sich aktiv in der Jugendarbeit, in Verbänden, im Sportverein. Ständiges Üben im Alltag nützt viel mehr als ein Seminar, das höchstens ein paar Tage dauert. Aber man engagiert sich doch nicht in der Jugendarbeit, um seine Soft Skills zu üben. Aber Sie verstehen Ihre Mitmenschen viel besser. Sie kommen mit Ihrem Partner besser klar und schließlich auch mit sich selbst.